Упражнение 13, страница 98. В. Von Tag zu Tag. An heißen Sommertagen. Bis zum 22. September. Kaltes Wetter und Wind. Die Blätter an den Bäumen. Der kürzeste Tag des Jahres. Gemeinsam mit ihren Eltern.